Ihr hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 90. Heute zu zweit und zum ersten Mal seit Äonen wieder in einem Raum mit Dennis Mohrhardt. Hallo. Und Recke Bruhn, guten Tag. Schönen guten Tag. Ganz ohne Ablesen sitzen wir hier gemeinsam in einem Raum. Eure sympathischen Superspreader aus Berlin. Hallo. Haben es mal wieder geschafft. Vor Ort, Dennis, hier in unserem Aushilfsstudio, sag ich mal. Ja, ich bin vorhin O2 gefahren. Die war für Freitagnachmittagsverhältnisse Zombie-Akalypse-haft leer, tatsächlich. Fahr die mal samstags. Du musst mal samstags von hier Richtung Mitte fahren, dann kannst du beobachten, wer keine Maske trägt und wer am Rosa-Luxemburg-Platz oder am Alexanderplatz aufsteigt. Das ist tatsächlich sehr gut. Ja, Dennis vor Ort, wir halten natürlich die obligatorischen 5 Wok-Längen Abstand, ja. Sicherheitsabstand. Nachher kochen wir noch ein paar Wuhan-Gerichte, haben wir uns überlegt. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Nein, aber wir kochen tatsächlich wirklich süß-sauer später. Oh, sehr gut. Ja. Freut mich. Ich hab sogar Nachtisch mitgebracht. Ich habe heute Morgen Schokokuchen gemacht. Wahnsinn. Endlich dürfen sich wieder Menschen aus 2 verschiedenen hier Haushalten mit Abstand treffen. Wir haben auch hier schon die Fenster aufgemacht, damit alle Viren rausfliegen können. Ich habe hier so viel aufgeschrieben, Dennis. Ach so, Moment mal. Stopp. Wir haben nie nochmal wieder aufgegriffen, das sollten wir tun, vielleicht später nochmal, ob Verena Balsen jetzt eigentlich einen Instagram-Account hat und wie sie da heißt. Das weiß ich doch nicht. Ich habe meinen Instagram-Account vor Wochen gelöscht. Warum? Ich hatte doch keinen Bock mehr auf diese ganzen Social Media Scheiße. Ich mache jetzt hier so, wie heißt das? Detox. Digital Detox mache ich jetzt einfach. Ich weiß ja nicht. Aber ist es auch, Dennis, ist es auch die Corona-Zeit, die Conora-Zeit, die dich da verändert hat? Wie Conora, wie man bei 93 ja, sagt, ja. Die dich verändert hat, die auch, ja. Hat auch deine persönlichen Ansichten da geändert hat. Ja. Ist das so, ja? Haare sind länger, persönliche Ansichten länger? Haben sich verschoben. Plötzlich finde ich mein Zuhause nicht mehr als Gefängnis. Sag nichts, das ändert komplette Therapieinhalte gerade. Da muss man komplett neu umstellen alles. Das habe ich aber in der Tat, ist das so über Twitter geflogen, hat retweetet, Christian Baumeier, auch schon mal bei uns im Podcast ja. Zu Gast gewesen, @Wally44 oder Wally44, hat einen Textauszug, ich glaube von der Zeit oder so, retweetet, fand ich sehr interessant. Ein Interview mit einer Psychiaterin oder Psychologin, weiß ich gar nicht mehr so genau. Darf sie Tabletten verschreiben? Wie gesagt, eins von beiden. So, Menschen, die sich aber, also eine professionelle Frau, die sich auseinandersetzt mit Menschen, die psychische kaputt sind. Probleme in kaputt. Irgendeiner Form. Ich darf das sagen, kaputt. Und in irgendeiner sozusagen kaputt. Tiefe haben. So. Kaputt. Und die wurde gefragt, was sich denn verändert hat und die hat gesagt, naja, wir beobachten aber unter anderem auch, dass einige Depressionspatienten es jetzt leichter haben, weil die jetzt sich nicht mehr so gestresst und gedrängt fühlen, rauszugehen, weil jetzt drinbleiben akzeptabel ist und das nimmt denen ganz viel Druck. Fand ich sehr interessant, habe ich so... Ich glaube, das war im Spiegel. Ich glaube, ich habe dasselbe Interview gelesen. Das war irgendwie so ein... Oder ich habe ein anderes Interview gelesen, aber es war dieselbe tatsächlich die Kehrseite. Ich mache gerade so Videotherapien. Das ist ganz lustig. Da kriegst du so einen Code, dann gehst du auf dieses Red Video. Er hat Code gesagt. Ja. Und das ist schon deutlich entspannter. Einerseits spare ich mir einfach die Anfahrtszeit. Meine Therapie ist in Marzahn, ja. Weil die Kassenärztliche Vereinigung Berlin meint ja, dass Friedrichshain überversorgt ist mit Psychotherapeutin. Dabei muss man nur auf die Straße gehen und merken, da ist großer Bedarf. Und ich glaube, das betrifft aber ganz Berlin. Und deswegen hat sich meine Psychiaterin, Psychologin ist sie, hat sich in Marzahn niedergelassen, die Kassenzulassung, und deswegen muss ich nach Marzahn pendeln, hinterm Ikea. Das ist so ein großes Bürogebäude hinterm Ikea, das ist so, ja. So alte Plattenbau. Das sind jetzt aber so das geht ja Berlin noch, das Business ist ja nicht, Center. Das ist ja jetzt, oh Gott, aber das geht ja noch, das ist ja gar nicht so tief Marzahn. Ja, das ist ja, das geht. Ist ja quasi fast noch Lichtenberg. Ja, ja. Und deswegen ist deutlich entspannter tatsächlich. Irgendwie, warum auch immer, tatsächlich. Macht sie das denn auch oder ist das denn jemand ganz anderes, weil sie das nicht machen darf? Da gab es doch auch diese so komische Restriktionen. Man musste so ganz bestimmte Softwareanbieter nutzen wegen Datenschutz oder genau, so. Sie hat, nutzt einen einfach, der irgendwie von der KBV lizenziert ist. Okay. Das kann sie auch komplett eh abrechnen, sowieso alles. Mhm. Und was jetzt quasi für dieses Quartal und fürs nächste nicht gilt, sind diese Limits. Ich glaube, vorher war es so, dass sie maximal 4 Videosprechstunden im Monat machen dürfen, also insgesamt für ihre Praxis. Ja. Und jetzt ist es quasi aufgehoben, das Limit. Okay. Und auch die nächsten Stunden werden sein, weil warum gab es da überhaupt ein Limit? Fragt die KBV. Es ist irgendeine obskure Richtlinie, irgendwelches Gremium in einem schicken Raum vor Corona hat sich entschieden, dass es sinnvoll ist, dass man sich in einem Raum trifft. Und es hat ja Vor- und Nachteile. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist natürlich. So. Und die zweite Sitzung hat dann komplett per Video nicht geklappt. Das war per Telefon. Das ist ein bisschen komisch tatsächlich. Weil beim Video siehst du sowas wie Körpersprache und kannst reagieren. Ja. Also es ist deutlich, per Video ist es sehr angenehm tatsächlich. Für mich macht es tatsächlich, also für keinen Unterschied prinzipiell. Also für mein Erfolgserlebnis für diese Stunde. Es entspannt mich tatsächlich, weil ich so ein bisschen einfach tatsächlich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich komplett schick machen muss. Ich kann einfach nur mich nochmal anziehen, kann mich da hinsetzen und bin einfach dann da. Und muss nicht erstmal rumtingeln und dann ist man irgendwie 10 Minuten vorher da, dann wartet man 10 Minuten vorher vor der Praxis, so komplett aufnervös. Und ich bin, glaube ich, deutlich entspannter, gehe ich in so Sitzungen rein. Warum auch immer. Was ich an mir beobachte, ist bei allen möglichen Videokonferenzen jetzt in den letzten Wochen, die ich hatte, ist, ich fühle mich immer deutlich mehr beobachtet, als wenn ich einfach tatsächlich face-to-face mit Menschen in einem Raum verbringe. Ist es bei dir auch so? Ja, und zwar deshalb, weil ich mich selber sehe. Ja, genau. Das wird ein Teil dessen sein, habe ich auch schon gedacht. Aber ich finde das wirklich ganz unangenehm. Aber zumindest hast du das Gefühl, dass Meetings bei dir in deiner Bürosozialsphäre Nähe und soziale Dinge rausnimmt? Also das Klassische ist ja, man geht gemeinsam zum Meeting und quatscht schon über so off the record und nach dem Meeting wird off the record nochmal gesprochen. Ist das noch da? Ja, aber ich habe das weniger, ich habe eigentlich von zu Hause keine Videokonferenzen gehabt bisher, die beruflich bedingt waren. Okay. Ich fahre sogar nächste Woche ins Büro, um dort eine Videokonferenz zu machen. Ja, aber das ist ja in Günther Jauchs Minen, da ist Datenschutz wichtig. Ich könnte das aber auch von zu Hause machen. Ach Quatsch. Mhm. Hast du so eine kleine Hacke und dann kannst du dann sich ins Netz einwählen von Günther Jauch? Hau ich so ein Loch in den Boden und dann kommt da so ein Rohr raus. Hängt einfach damit zusammen, dass sonst, weil von verschiedenen Stellen Leute zusammengeschaltet werden, sind dann nicht sozusagen alle ganz woanders, sondern ein Teil sammelt sich an einem Ort. Das war der Gedanke. Okay. Aber sonst könnte ich auch von zu Hause. Und zu Hause ist halt auch ein bisschen schwierig mit so einem Drumherum, was sie so rumkreucht und fleucht. Muss man einfach auch mal sagen. Genau. Und bei reinen Telefonkonferenzen, das wollte ich sagen, das habe ich halt öfter. Ja. Und da gibt's halt auch viel Smalltalk hinterher und vorher. Also viel ist übertrieben, aber schon so ein bisschen. Und da ist halt einfach besser, weil da mache ich halt einfach das Mikro aus und dann kommt einfach von mir gar nichts. Wenn ich aber das Mikro in der Videokonferenz ausmache, dann sieht man trotzdem im Hintergrund irgendwie Halligalli und fliegende Tassen oder sowas. Aber sieht man in der Videokonferenz, wie ich sie gesehen habe, man sieht das ja teilweise, wenn das Mikrofon an und aus ist bei den Teilnehmerinnen. Ja. Das muss natürlich auch so ein bisschen, also hat das nicht auch so suspekt, dass da macht jemand sein Mikrofon kurz aus und man sieht nichts, der hat doch einfach nur gepupst, oder? Grundsätzlich. Nicht, dass ich das jemals gemacht hätte. Grundsätzlich mache ich mein Mikro immer aus, wenn ich nicht spreche. Ja, das kommt noch dazu. Das einfach damit diese Hintergrundgeräusche nicht zu viel auftreten. Deshalb gibt es das eigentlich so nicht. Es wäre mir egal. Das ist so eine Sache, die ich mir schon irgendwie angewöhnt habe. Also viele Menschen, und ich gehöre definitiv auch dazu, entschuldigen sich viel zu oft für alltägliche Situationen, die einfach passieren. Gerade wenn ich zu Hause bin, wenn ich früher mal tageweise nur zu Hause war und das Telefon geklingelt hat, ich aber gerade auf Klo war und nicht rangehen konnte, dann entschuldigt man sich später, ich konnte nicht rangehen, ich war gerade auf Klo oder ich war gerade Kaffee machen oder ich musste mal kurz zur Post gehen oder die Tür aufmachen, weil der Postbote da war. Also man sagt es einfach so, aber es ist halt scheißegal, weil wenn du in einem Bürogebäude sitzt und du rufst jemanden an und der geht nicht ans Telefon oder die geht nicht ans Telefon, dann ist das halt so. Dann ist der gerade irgendwo, macht irgendwas und höchstwahrscheinlich auch kacken oder halt in der Teeküche macht sich Kaffee. Das passiert. Dann ruft man halt in 10 Minuten nochmal an. Genau, ruft man 10 Minuten nochmal an oder der sieht es, aha, da hat er angerufen, ruft zurück und so weiter. Ja. Aber wenn man zu Hause ist, und deshalb habe ich mir vorgenommen, und das klappt auch bisher ganz gut, mich nicht so oft zu entschuldigen für so alltägliche Dinge und auch Kinder im Hintergrund einfach mal schreien zu lassen und dann auch mal hinzugehen und die dann irgendwie auf den Arm zu nehmen und dann das müssen die Leute halt irgendwie aushalten. Ja, es ist einfach das neue Normal. Ja. Ja. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich aber langsam den Stress merke davon, das alles so nebeneinander machen zu müssen. Und gar nicht mal so sehr, weil überall so viel zu tun ist, dass ich gar nicht alles schaffe, das stimmt nicht, sondern weil permanent dieser Druck da ist, du hast nicht nur diese eine Sache, um die du dich kümmern musst, sondern es sind auch noch 2, 3 andere Dinge. Also deine mentale To-Do-Liste ist einfach gerade... Genau, das pressiert richtig krass und ich sag dir jetzt hier mit 3 Tage die Woche Schule noch dazu, um 8 oder 8:15 die Kinder, muss das Kind da sein, 9:45 muss wieder abgeholt werden. 3 Tage die Woche. Punkt, genau. Genau. Kannst dir vorstellen, was das passiert. Du gehst hier irgendwie um 7:30 aus dem Haus oder ein bisschen später. Dann bin ich halt so 7:45 wieder da. Dann kann ich mich hinsetzen. Dann kann ich irgendwie meine E-Mails durchlesen. Dann telefoniere ich 1, 2 Mal. Dann muss ich schon wieder los. Und dann ist es halt auch schon 10. Dann checke ich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Kann mich noch vielleicht 1 Stunde hinsetzen, maximal. Und dann muss ich schon wieder Mittagessen machen. Ja. Es zerpflückt den Vormittag so krass. Und natürlich weiß ich auch, es ist halt Jammern auf extrem hohem Niveau. Weil es einfach Leute gibt, die gar keine Arbeit mehr haben zum Beispiel oder die halt irgendwie in Kurzarbeit sind oder weiß der Geier was. Aber das kommt jetzt hier so langsam an und das wird glaube ich noch lustig die nächsten Monate. Und ich freue mich fast ein bisschen auf die Sommerferien. Wie lange sind es noch bis zu den Sommerferien? Ist noch 1 Monat knapp. Okay. Ich weiß aber, bei uns ist der letzte Schultag der 19. Juni, ist ein Freitag, weil die Kinder, also unsere erste Klasse muss halt immer von Mittwochs bis Freitags zur Schule. Und funktioniert das? Also, wie finden es die Kinder? Freuen sich, dass sie überhaupt wieder hingehen. Okay. Weil es so nervig ist, hatten wir auch irgendwie gesagt, so naja, kann man das nicht irgendwie, weil es 2 Gruppen in der Klasse gibt. Die eine von 8 bis 10, die andere von 10 bis 12, kann man es nicht so machen, dass die abwechselnd zur Schule gehen und dann 4 Stunden. Neben so ein paar, wie ich finde, vorgeschobenen Gründen, warum das nicht geht, ist ein Grund auch, wir möchten, dass die Kinder so oft wie es geht zur Schule können. Ja. Und ich finde, dagegen spricht gar nichts, ist sogar absolut, das ist völlig richtig. Ja. Ja. Okay. Ja, es ist alles so ein bisschen. Gerade wenn man jetzt sieht, dass wenn jetzt gerade amerikanische Technikfirmen jetzt die Gelegenheit sehen, sich ihrer teuren San Francisco-Mieten zu entledigen und sagen, ey, wir gehen jetzt komplett von, die schöne Bezeichnung Work from Home, die komplett umstellen, gerade jetzt irgendwie Spotify, selbst Facebook sagt so, naja, in ein paar Jahren arbeiten eh alle von zu Hause. Ja, das entlastet natürlich deren Büromieten. Hm. Und vor allem können sie sich auch an den Löhnen sparen. Weil bisher mussten sie halt Löhne zahlen, mit denen die Leute halt in diesem limitierten Lokalmarkt bezahlen konnten, damit die auch davon leben konnten. Hm. Und dann bin ich nochmal gespannt, was das für Veränderungen hat. Vor allem, wenn plötzlich dann Leute von zu Hause arbeiten, bedeutet das ja nochmal komplett andere Stresslevel von, haben Leute überhaupt genug große Wohnräume für, um sowas wie ordentlich mal Arbeit abzutrennen. In einen eigenen Raum zum Beispiel. Ja, das ist halt eine, ich glaube, eine wichtige psychologische Komponente davon ist, Arbeit, um Feierabend auch wirklich verlassen zu können und nicht so ein quasi, so wie du es gerade machst, du stehst vom Küchentisch auf und also und da ist die räumliche Trennung nicht vorhanden. Das ist schon ein Faktor. Ja, das stimmt. So. Ich kann jetzt immer nur für mich sprechen, aber ich da mittlerweile eine ganz gute Lösung gefunden habe, wie es geht. Ich habe jetzt ein bisschen hier umgestellt, aufgerüstet und gucke nicht mehr auf nur den kleinen Laptop, sondern habe einen Bildschirm dahingestellt und so. Und eigentlich 2 Word-Dokumente nebeneinander. Ja, sogar 4, so groß wie der ist. Oh. Und ich ziehe den Rechner einfach vom Bildschirm ab abends. Also ich lasse den hochgefahren, weil es echt lange dauert, den hochzufahren. Ich ziehe einfach den Bildschirm ab und dann blinkt er nichts mehr auf und so. Okay. Und dann, wenn man halt nochmal nachgucken will, weil irgendwas ist, dann muss man zumindest den Stecker irgendwie ranfummeln und so. Und das ist schon mal, dann ist es nicht so convenient. Also, ach, das ist ja noch an, kannst mal gucken, an eine Mail oder so. Okay. Ja. Okay. Ja, so ist das. Hast du Themen? Ja, ich habe tatsächlich so ein paar Themen habe ich. So ein paar Sachen, die mir leider auch geklaut worden sind, jetzt schon wieder mehr oder weniger. Also was kehrt uns, was andere Podcasts machen? Na, wenn es halt so ein Podcast mit 4 Millionen Reichweite ist, dann ist es vielleicht doch schon ein bisschen ausgelutscht. Fest und Flauschig hat schon besprochen. Spiegel TV, hast du gesehen, letzten Episoden? Die drehen jetzt wieder voll auf. Spiegel TV dreht wieder voll auf und hat wieder echt, weil jetzt kann man wieder Ken Jebsen nachstellen und weiß nicht. Ich habe nur die vom letzte Woche gesehen, wo die einfach komplette Sendung nur beschäftigt haben, irgendwie der Hygienedemo hinterher zu. Also einfach, die haben auch nicht mal große journalistische Recherche betrieben. Ja, ja. Die haben aber nur die Kamera drauf. Ich finde, da ist Spiegel TV immer am größten. Und wenn die dann halt so ein paar. Und diese sarkastische Off-Kommentar die ganze Zeit. Und dann das ist einfach Sternstunden sind das immer. Und dann die letzte Ausgabe, die ich gesehen habe, war da im Set, wie ich versucht. Ken Jebsen zu bedrängen, haben ihn nicht gefunden, aber dann sind sie auch noch zum Büro von Xavier Naidoo gefahren und so. das war die erste Hilfe und wieder so ein bisschen Hygienedemo. Ja. Und die zweite Hälfte war dann eigentlich ein ziemlich krasses Thema, passt aber auch gut, da ging es um alleinerziehende Mütter, die tätig sind, also berufstätig sind und trotzdem jetzt auch noch die Kinder zu Hause haben. Okay. Das war dann tatsächlich auch inhaltlich sehr, sehr stark. Aber es ist wieder sehr, sehr lustig und zwischendurch auch so tolle Reportagen habe ich gesehen, die liefen. Und zwar Spiegel TV und eine Reportage zusammen mit dem, kann ich sehr empfehlen, mit dem Tierschutzverein Hamburg unterwegs. Da gibt's wohl 2 angestellte Damen, die beim Tierschutzverein Hamburg angestellt sind, vielleicht sind's auch mehr, aber die kriegen halt so Hinweise von Leuten, wo Tiere irgendwie... So Tierretter. Ja, wo Tiere nicht so richtig gut behandelt werden. Aber das ist nicht die Tierrettung, ich rufe an und dann gibt's so eine Art Notdienst und dann kommt irgendwie ein Tierarzt und keine Ahnung was, sondern die beiden kriegen den Hinweis und dann fahren die einfach zu den Leuten hin und klingeln Sturm und klopfen und dann sagen, also die klingen wie ich Sturm, und drohen so lange mit dem Amt, bis jemand die Tür aufmacht. Naja, also wenn sie jetzt nicht aufmachen, also wir wollen nur mit ihnen reden, wir machen uns Sorgen, wir wollen nur mit ihnen reden, wenn sie jetzt nicht aufmachen, dann müssen wir das Amt einschalten. So, also so richtig, das ist schon, fand ich, das war schon, also wahnsinnig, nicht nur wie das dann von Spiegel TV auch dargestellt wurde, aber wie die Frauen selbst vorgegangen sind, die beiden, die es gemacht haben, wahnsinnig reißerisch und populistisch, und das versucht in so eine sehr sachliche Reportage zu verpacken. Das fand ich irgendwie so sehr, sehr bizarr und vor allem, weil es ja halt eigentlich für eine gute Sache ist, ne? Aber wie die dann vorgegangen sind, ein bisschen fragwürdig, aber sehr, sehr schön, sehr zu empfehlen. Was guckst du denn so an Dokus? Und wie, was ich so an Dokus gucke? Ja. Alles Mögliche, Alter. Vor allem, was ich jetzt wieder gefunden habe, Späßchen von mir, also ein kleines Hobby, sind so Dokus aus den 90er Jahren. Okay. Also die einfach alt sind. Ja. Die einfach alt sind. Thema, scheißegal, müssen irgendwie alt sein. Schön 4 zu 3. Genau, Schönfeld, kennst du, das habe ich sogar letztens mit den Kindern geguckt, sagt dir Oak Island was? Oak Island? Nee, sagt mir nichts. Oak Island ist eine Insel. Ja, das dachte ich mir. Ja. Und zwar vor Neuschottland, glaube ich, Kanada. Ja. Und völlig, also eine völlig bekloppte Geschichte. Irgendwie im 18. Jahrhundert fährt ein Typ vom Festland rüber und stellt fest, hier auf der Insel, das ist eine kleine Insel kurz vor der Küste, da ist eigentlich nichts. Da leben halt Tiere und da sind so ein paar Bäume und so. Und stellt fest, hier ist irgend so eine komische Aufbaute war hier und offensichtlich hatte jemand Grabungen vorgenommen in letzter Zeit. Und fängt dann an zu buddeln, merkt, er kommt nicht so richtig tiefer und buddelt. Ist das Hitlers Wettersatellit gewesen? Nee, aber buddelt, dann holt seine Kumpels dann irgendwie am Wochenende drauf oder was, dann gehen die da hin und die buddeln die ganze Zeit und stoßen nach 3 Metern auf Holzplanken, so Holzstämme mit Kokosfaser. Und man merkt schon, Moment mal, Kokosfaser, das gibt's hier gar nicht. Das muss aus der Karibik kommen. Hier wachsen keine Kokospalmen. So. Dann buddeln sie noch 3 Meter, dann buddeln sie noch tiefer und in 6 Metern stoßen sie wieder auf so eine Schicht mit hier Dingern und Kokosfaser. Und in 9 Meter und 12 Meter genau das gleiche. So. Und die buddeln halt, wird's immer größer, die buddeln immer tiefer und stoßen irgendwie aufeinander eine feste Wand und sagen sie, ha, wir haben's gefunden. hier muss der Schatz liegen. Kommen am nächsten Tag wieder und stellen fest, der ganze Schacht ist mit Wasser gefüllt. Später stellen die dann fest, dass das Wasser durch einen querlaufenden Schacht, der an die Küste gemacht wurde, von unten reingedrängt hat und sozusagen da drin ein Vakuum die ganze Zeit war oder ja, Vakuum, und wenn das dann hier oder Überdruck, wie auch immer, es hat Luft drin eingesperrt, weil das auch mit Lehm alles zugekleistert war, und sobald jemand an eine gewisse Stelle kommt, rauscht halt dann von der Seite das Meereswasser rein. So, das finden die halt raus, weil irgendjemand dann beim Abschöpfen reinfällt und feststellt, das Wasser ist ja salzig. So, lange Rede, kurzer Sinn, die graben irgendwie verschiedenste, also die bauen sich dann auch irgendwann Häuser da und verschiedene Generationen und suchen immer wieder nach dem Schatz und bohren weiter, es wird immer wahnsinniger. Es ist keine Story, keine Verschwörungstheorie, es gibt auch mittlerweile eine Doku darüber, da buddeln die heute noch, die haben nämlich nichts gefunden aus verschiedensten Gründen. Und wer sich für das Thema interessiert, sollte mal, es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag, also Oak Island heißt die heutige Serie, läuft, glaube ich, auf YouTube, ganz eigenartig, diese Premium-YouTube, und da gehen die halt mit Heavy Machinery dabei und versuchen das irgendwie offenzulegen. Man weiß gar nicht mehr, wo das ursprüngliche Bohrloch ist, weil die auch ganz, ganz oft verschiedene Bohrlöcher gemacht haben, die haben auch in Seiten Sprengungen vorgenommen, um das Wasser abzudrängen und so. Viele Leute haben da schon gewohnt, viele Unternehmen, die sich da engagiert haben, sind pleite gegangen und so weiter. Deshalb spricht man auch vom Fluch von Oak Island. Der Fluch von Oak Island, und da gibt es gibt hier mittlerweile 7 Staffeln von dieser neuen Serie, sehe ich gerade. Okay. Noch länger. Genau, Nova Scotia, Neuschottland. Eine von 300... So. Reality-TV-Show The Curse of Oak Island. Der History Channel. Ah, Qualitäts-Content. Die Show lief bis Januar 2020 in den USA in der 7. Staffel. So, und das Loch heißt Money Pit. Ja. Es gibt aber auch, und die gibt es auch auf YouTube zu finden, eine Dokumentation, Der Fluch von Oak Island von Terra X. Terra X, aber aus den 90ern. Aber aus den 90ern. Und das hat einfach diesen wunderschönen, ganz tollen Terra X 90er Jahre Charme. Sehr, sehr klasse. Sowas gucke ich sehr gerne. So 90er-Jahre-Sachen. Aber kann auch über alles sein. Also ich habe letztens so eine Hooligan-Doku von 92 gesehen. Das war ganz nett. Was ich gerade meine mit Hitlers Satellit, auch sehr schöne Story ist, die Nazis sind mit dem U-Boot mal rüber nach Kanada, im Zweiten Weltkrieg, unerkannt, haben so eine Wetterstation dort abgeladen, um zu gucken, welches Wetter in Amerika ist, um zu gucken, wann die Amerikaner kommen. Sind dann wieder zurückgefahren, Wetterstation war kaputt, die Wetterstation wurde dann 70 Jahre später erst gefunden. Steht jetzt im kanadischen Museum für Kommunikation. Ah ja. Wo steht das? Toronto, Ottawa, eins von beiden sicher. So, Moment mal. Ich finde schon wieder meinen. Und ich habe letztens noch eine Doku geguckt aus den 70ern über einen Brückenneubau in der Elbe, so eine Eisenbahnbrücke wurde neu gebaut vor Hamburg. Ja. Diese Eisenbahnbrücke muss heute, ich habe dann nachgeguckt, was mit heute ist, muss abgerissen werden. Es gab Konstruktionsmängel. und ich habe mich schon, als ich diese Doku gesehen habe, gefragt, das kann doch nicht halten, oder? Lange. Sah sehr fragwürdig aus. Ich sehe gerade in meinem Verlauf auch sehr, sehr gut am Spiegel, vom Spiegelkanal, auf YouTube abgewürgt, Fahranfänger geben Gas. Das spielt auf mehreren Verkehrsübungsplätzen. Oh, und mit Dashcams. Genau, ja. Und zeigt sozusagen Fahranfängerinnen und Fahranfängern, die hauptsächlich von ihren Eltern dahin gebracht werden, um ein bisschen fahren zu üben. Manche sind schon durch eine Prüfung gefallen, andere sollen einfach nur mal eben ein bisschen Auto fahren. So. Und dann gibt es noch so ein, was ist hier denn los? Es tegelt. Hört ihr das? Tegel. Nicht mehr lange. Ja? Doppelte Miete. Nicht mehr Englisch. Lange. Nix da. Ja. Ich nicht. So. Aber darauf hätte ich Bock, dass ich auch mal so einen Verkehrsübungsplatz umfahre. Ich habe ja keinen Führerschein. Ja. Das hört sich nach einer richtig guten Podcast-Idee an. Es gibt hier einen in, es gibt hier einen. Also, so. Ganz in der Nähe. Muss man noch? Können wir gerne machen, aber nicht mit meinem Auto. Ich würde gerade sagen. dabei habe ich Autofahren auf einem polnischen Feldgelände in Maluch. So. Das ist komplett vertrauenswürdig. Das ist übrigens ein Fiat 500, von dem man da spricht. Quatsch. Fiat 128P. Maluch. Echt? Ja. Fiat Polski 128. in polnischer Lizenz gebaut. Moment mal. Fiat 128p. Bin ich 126p. Dann 126p. Ha! Das Internet weiß alles besser. Ich wollte schon gerade sagen, wer ist der Pole hier? Na, Moment mal. Wurde bis Herbst 2000 gebaut. Bla bla bla. Hat mit dem 500er nichts. Vorgängermodell Fiat Nuova 500. Na ja, okay. So. Und das Nachfolgemodell ist der Cinquecento. Ah ja, also haben halt alle irgendwie miteinander zu tun, so ein bisschen. So, und auch Kleinkinder, die auf so einem Verkehrsübungsplatz in so kleinen Autos fahren, die maximal 15 km/h fahren können. Auch sehr niedlich. Hört sich auch nach Mord und Totschlag an. Ja, ist eigentlich ganz lustig. Man sieht aber, dass die Kleinen das Fahrverhalten ihrer Eltern imitieren. Ach, wirklich? Dicht auffahren, meckern, weil jemand zu langsam ist und so. Das ist echt witzig. Warte mal, muss ich dir das alles verlinken? Ich finde das schon. Aber es ist ja wie die Story vor ein paar Wochen gelesen habe, wo irgendwie ein Dreijähriger das Auto der Eltern geklaut hat, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, dass er sich einen Porsche kauft. Hat ja Kleingeld jetzt, hat Taschengeld bekommen, hat seiner Mutter gesagt, ich möchte einen Porsche kaufen. Dann hat die Mutter gesagt, nein, tust du nicht. Hat sich die Autoschlüssel gestibitzt und ist auch losgefahren. Wurde dann auf der Interstate angehalten. Hat Schlangenlinien gefahren und. Ja, das war wirklich krass. Wie ist denn der überhaupt ins. Der hat die Straße nicht gesehen. Der stand auf den Pedalen. Was ich auch sehr viel gucke in letzter Zeit, sind alte Harald Schmidt-Sachen. Ja, das ist auch sehr schön. Zum Beispiel die dicken Kinder von Landau. Kennst du das? Das kenne ich nicht. Ich kenne meine Lieblingssachen sind natürlich A, wo er seinen Heimatort erklärt, an dem großen Modell. Ja. Der Hauskopf von Gerhard Schröder. Ja, der ist sehr gut. So. Was gibt's dann noch? Überhaupt, wenn er immer dieses Bahnhofsmodell von seinem schwäbischen Dorf, wo er herkommt, immer rausholt. So. Der ist aber mittlerweile auch komplett abgedreht. Was ist abgedreht? Na, der Schmidt. Ach so, ich dachte jetzt abgedreht im Sinne von, es werden keine neuen Folgen mehr gedreht, aber das ist schon seit Jahren so. Ja, ja, ich weiß nicht, ich verfüge über kein Spiegel Plus Abo, sodass mir das entgeht und ich glaube, das ist gar noch gar nicht so schlimm. Will man sich das angucken? Nö. Möchte man sich anschauen, wie sich Idole selbst entthronen? Nein. Das will man doch einfach nicht mit angucken. Man behält sie so in Erinnerung, wie sie waren und dann ist es gut. Ja. So. Und wie gesagt, die beste Harald Schmidt bleibt immer noch, wo er ICE fährt und sich diesen Sonderhalt mitten in der Nix hat bauen lassen. Obwohl, das würde die Deutsche Bahn heutzutage nicht mehr mitmachen. Obwohl Pierre M. Krause bringt ihn zum First-Class-Terminal in Frankfurt auch nicht schlecht ist. Grimme nominiert. Oder sogar Grimme-Preisträger. Eins von beiden sogar. Das ist eine sehr gute Folge. Ach, da fällt mir wieder auf, was wir spielen wollten. Was wollten wir denn spielen? Den Jaw-Harp-Boogie. Was ist denn der Jaw-Harp-Boogie? Das ist ein Themenwechsel. Soll ich eine Kapitelmarke setzen? Nein, das wollten wir als Intro benutzen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Warte, hier. Das hast du doch gesehen. Es franzt aus. I can see your butt. Das war das. Ach so. Na, ich sollte doch gucken, was ich so gucken lässt. Was guckst du denn für Dokumentationen? Du guckst doch bestimmt auch Dokus. Ja, NDR, wie geht das natürlich? Ganz viel. Ganz viel Carambolage gucke ich gerade nach. Vor allem, Carambolage ist diese Sendung von Arte. Ja. Wo so deutsch-französische Eigenheiten beleuchtet werden. Ja. So Sprache untersucht werden, Vergleiche. Da gucke ich zum Beispiel. Und ich habe mir das sogar angewöhnt, einfach erstmal die deutsche Version zu gucken und dann auf Französisch zu gucken. Wie sie dann die deutschen Wörter aussprechen auf Französisch, ganz lustig. Wie gesagt, NDR, wie geht das, Dokus? Nordreportage, das ist dann immer die 60-Minuten-Dinger, das ist schon. Das ist schon XL. Da gab es letztens eine, Nordreportage Großtransport. Ja. Und die war recht harmlos, aber ein Gastank, riesengroßer Schwertransport. Der Schwertransport ist aber umgekippt. Oh, weißt du, was ich vermute? Das war erst eine Vegeta-Doku, Schwertransport. Also eine, da passiert nichts, wir zeigen einfach, wie so ein Ding durch die Gegend fährt, schwupps fällt's um und plötzlich ist da wirklich Substanz drin und da muss man natürlich journalistische Tätigkeit investieren. Und dann hat da irgendein Redakteur, der dabei war, aber sofort angerufen in der Direkt Doku-Aktien. NDR. Nordreportage ist das jetzt. Oh, pass mal auf. Pass mal auf, Gerd. Ich muss den 60 Minuten draus machen. Das Teil ist gerade umgekippt. Oh, ja. Geil. Und sonst, ja, so Edutainment-Zeug auf YouTube, so lustige Funfacts, lustig animiert. Digital Channels und sonst an Dokus. Ich gucke jetzt auch wieder abends gerne mal im Fernsehen, im WDR, so eine, es gibt so eine Doku-Reihe, ich glaube immer dienstags oder so läuft das, so Naturdokus. Da fahren die einfach jetzt, hat meine Mutter erzählt, war jetzt neulich ein Stück, Teilstück der Elbe. Ich habe irgendwie vor 2, 3, 4 Wochen irgendwie sowas gesehen, da folgen die der Lippe entlang in Ostwestfalen und zeigen einfach so, was da so, dass da gibt's so Biber, die da wohnen und dann ist hier noch so diese Vögel gibt's hier und so. Einfach sehr seicht, entspannt, aber schön. Ja. Aber einfach schön, Wasser plätschern. Wo du gerade WDR sagst, hast du Feuer und Flamme gesehen? Nee, was ist das? Feuer und Flamme läuft, ich glaube, jetzt in der dritten Staffel beim WDR, ist eine Doku-Format, wo sie die Feuerwehr begleiten. Und zwar sehr speziell, und zwar indem sie einfach komplett Feuerwehr alle mit GoPros ausgestattet haben und einfach alles aufnehmen, was so geht. Komplett ohne Off-Kommentar und es einfach, dass ich nur, und dann zwischendurch gibt es wirklich so Interview-Sequenzen, wo sie halt dann nochmal später interviewt haben. Okay, krass. Und dann quasi, dass die Feuerwehrmenschen das dort selber einordnen. Es gibt keinen Off-Kommentar und es ist nicht mal so krass, ist nicht mal so voyeuristisch oder ist sehr viel auch einfach normales Zeug dabei und wird sehr viel erklärt, einfach was so Feuerwehr erzeugt den ganzen Tag. Und natürlich die Spiegel, apropos Spiegel TV, es gibt noch die Spiegel TV Doku über die Neuköllner Feuerwehr, auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, die habe ich, ja, das habe ich nicht ausgehalten. Ach, wirklich? Das war mir zu krass. Okay. Da habe ich die erste Folge von gesehen, ja, und die zweite angefangen, das war mir zu unangenehm. Das, okay, konnte ich nicht mehr angucken. Das war, irgendwie war das zu übel. Ah. Dachte ich nicht. Aber ja, die gibt's auch. Da ist es einfach eine absolute Goldgrube, seitdem Spiegel regelmäßig Videos auf YouTube veröffentlicht. Vor allem, wenn jetzt irgendwie die Pennymark Teil 2 kommt. Ja, ist das, das hast du mir, also ich habe dir das erste, ja, also mit dem sozusagen Filmemacher gab es ein Interview. Finde ich irgendwie komisch. Ja, der ist komisch. Aber der arbeitet halt auf dem Spiegel. Ja, auch seit 30 Jahren. Ja, alle. Ja, genau. Also, dann wird man halt einfach so. Ja. Ein zweiteiliges Interview. Den ersten Teil hatte ich dir verlinkt und geschickt und im zweiten Teil hat er jetzt wohl offenbar angekündigt. Genau. Den habe ich aber nicht mehr gesehen. Da hatte ich ja keine Zeit mehr. Ich habe nur gesehen, dass du es geschrieben hast. Genau. Sie haben, erstens hat sich rausgestellt, dass der christliche Seefahrer zur See, ich habe den Namen vergessen, der sich Sangria reinkippt. Krull. Krull, ja. Krull. Heinz, ja. Krull oder so? Nee, egal. Aber wir wissen, was du meinst. Ja. Der lebt wohl noch. Ach, der lebt noch. Im ersten Interview hat er erzählt, ja, er dachte, also er hat schon öfter mal gehört, der wäre tot und gestorben und hätte ihn auch nicht gesehen. Nee, sie haben noch einen Zeugen rausgekramt, ehemaliger Filialleiter an der McDonald's-Filiale in Hamburg. Okay. Und der hätte ihn noch vor 2 Jahren gesehen. Mhm. So. Herbert Kröhl, Rainer, irgendwas. Alles Rohmaterial wurde leider gelöscht. Das hat er auch dann noch erzählt in dem zweiten Interview. Ja, das Spiel hat das alles nicht gespeichert gehabt. Was? Ja. Sind die dumm? Ja, im Nachhinein. Aber er meint so, ja, alle Perlen seien verwertet worden. Ne, definitiv nicht. Ich hab da irgendwie wochenlang Sonntag rumgefilmt. Das ist noch, also, und deswegen, ehrlich gesagt, ich will keinen zweiten Teil sehen. Das kann nicht mehr gut werden. Das ist heute, die Leute wissen, da werden sich Leute reindrängen in diese Doku. Ich hätte gerne einfach noch mehr Material ausgewertet von damals. Ja. Schön in diesem 4:3 Format, mit diesem scheiß selben Song, ganze Zeit immer wieder mit diesem selben Song. Ja. Ich habe 2 Bitten hier zu äußern. Ich suche was. Und da ist Hörerinnen-Power gefragt. Ich suche 2 Videos. Einmal suche ich eine Spiegel-TV-Reportage über die hieß Einsatz in Ostfriesland. Dorfpolizisten? Genau, unterwegs mit dem Dorfpolizisten in Ostfriesland. Mit dem. Ja, ja. Einsatz in Ostfriesland mit der Dorfpolizei unterwegs. So. Du hast noch wahrscheinlich einen Eintrag jetzt zu fernsehserien.de oder so, den gibt's oder was? Ja. Ach so. Genau, habe ich. Also es gibt auch noch einen Spiegelartikel. Spiegel.de, sogar 2. Und da ist noch der. Genau, man kriegt's. Das Video gibt's aber einfach nicht mehr. So. Warte mal, Fernsehserien.de, da schicke ich es dir gerne. Es wurde auf Vox ausgestrahlt. Und zwar im Jahr 2003 oder 2004. Warte mal, Dorfpolizei. Naja, das waren aber mehrere Sachen. Also ich schicke dir mal hier den Spiegel-Ding ein bisschen. Das suche ich. Das ist eine mehrteilige Dokumentation. Tatsächlich halt aus der Samtgemeinde, aus der ich komme. Ah. Und ich will nicht zu viel verraten, wenn ich sage, einige der Protagonisten kenne ich auch persönlich. Und das findet man einfach nicht. Ich finde es nicht, ja. Ich bin jetzt auch nicht der große Torrent-Freak und so. Ich kann das alles, wenn es überhaupt jemand hat, keine Ahnung. Ich weiß nur, das gab es irgendwann mal, da Reportage am Montag in Sat 1. Da lief es nämlich als erstes. Teil 1 bis 5 sehe ich gerade. Im Rahmen der 24 Stunden. Ja, komm. So, was hier. 2003. Ja, das passt ziemlich genau. 5 Wochen lang hat Spiegel-TV-Autor Markus Grün den Dorfpolizisten auf seinem ostfriesischen Außenposten beobachtet. Er war dabei, als Albers, so heißt der Polizist, einen Bekannten ins Gefängnis bringen musste, Ehestreitigkeiten schlichtete, Betrüger überführte, Einbrecher verfolgte und in zahlreichen Nachbarschaftsstreitigkeiten vermittelte. Es gibt die absurdesten Sachen da drin. Unter anderem gibt es, so genau weiß ich nicht mehr, aber es gibt irgendwie den Vorwurf, irgendjemand hätte ein Auto in seinem Garten vergraben. Von so Nachbarschaftsstreitigkeiten. Okay. Stellt sich raus, da ist wirklich ein Auto im Garten vergraben. Nein. Ja. Ah. So. Und daher stammt auch der unfassbar tolle Satz gegenüber von Dirk. Dirk hat da gewohnt, da war ich öfter mal, Grüße, Dirk, ne? In Westerhold, schräg gegenüber von ihm, Nachbarschaftsstreit, in dem die legendäre Beleidigung fällt. Du hörst hier in der Nörden auf Station Ain. Du gehörst ja nach Norden auf Station 1, was wiederum die geschlossene Psychiatrie in der Klinik in Norden ist. Ist schon Insider. Ja, ist schon Insider, muss man kennen. Muss man kennen. Aber ich finde, es ist einfach eine hervorragende Beleidigung. Ist das justiziabel? Oh, schwierig, ganz schwierig. Also das ist eine, was ich gerne hätte. Und dann hätte ich ganz gerne einen Ausschnitt aus der Wochenshow. Da hätte ich gerne auch nochmal alle. Zum Teufel nicht finden kann, also alle sowieso, klar, aber was ich nicht finden kann, das kennst du bestimmt auch. Und zwar ganz legendär nach Streitigkeiten zwischen Lothar Matthäus und Mario Basler. Ein Ausschnitt, der von der Wochenshow immer wieder verwendet wurde. Da wurde dann so hier irgendwas drüber gedubbt, das war so halbwegs lustig und am Ende kam immer das Original und dann sagte Mario Basler zu Lothar Matthäus: Lothar, für diese Worte muss ich dir Danke sagen und muss mit dir natürlich auch anstoßen. Prost. Und dann stoßen sie an. Und diesen verdammten Ausschnitt, diesen Videoausschnitt hätte ich gerne. Zumindest aber das Audio. Ich finde es nirgends. Ich finde es einfach nicht. Okay. Und ich suche das wirklich seit Jahren immer mal wieder, so eine Nacht, und krame mich durch irgendwelche Foren. Dann gibt es alte Links auf myvideo.de, das nicht mehr existiert. Da gab es dieses Video aber mal und sowas. Also irgendwo. Mit dem Untergang von myvideo ist auch sehr viel Kulturgut runtergegangen im Keller. Ja, das ist einfach, ja, Kulturvernichtung wird da betrieben. Schlimm. Web Archive finde ich es auch nicht. Gibt es irgendwie nicht. Wenn diese beiden Sachen jemand für mich hat, und ich bin wirklich für beides sehr, sehr dankbar. Für das erste würde ich sagen, gibt es einen Kasten Bier, Freihaus, also aber nur innerhalb Berlins. und fürs zweite, weiß nicht, ein nettes Dankeschön. Brauche ich beides, suche ich seit Ewigkeiten, finde es nicht. Und diese Reportage ist wirklich, als sie durchgelaufen war, kam, also auf Sat.1 lief die erst und dann kam die halt auf den Vox-Platz. Nochmal ein Jahr später oder so. Und dann wurde die abends gezeigt und dann kamen nochmal an einem Sonntag alle Teile hintereinander. Also dann ein Jahr nach der Erstausstrahlung oder so. Sonntagvormittags auf Vox oder samstags oder so. Und dann wurde das gezeigt in einer der örtlichen Kneipen per Beamer, ja, zum Frühshoppen. Die Kneipe war pickepacke voll. Das war der Hammer. Das war der absolute Hammer. So. Gut. Jetzt haben wir auch schon wieder hier über Dokumentation gesprochen. Ein paar gute fallen mir auch bestimmt noch ein. Ja, wenn das jemand hat, da wäre ich sehr dankbar für. Bevor wir zu deinem Thema kommen, Dennis. Ja. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Corona uns ja auch so ein bisschen verändert, ne? Auch so persönliche Ansichten verändert. Hast du mal Bundesliga-Geisterspiele gehen ja wieder los, also Bundesliga geht wieder los, ja. Geisterspiele starten. Hast du schon mal so eins gesehen? Nein, ich habe es bisher ignoriert. Hast du bisher ignoriert. Wir gucken ja nachher, also im Prinzip gestern oder wann auch immer ihr das hört, gucken ja nachher eins dieser Spiele. Das berühmte Stadtderby. Das berühmte Stadtderby. Das schauen wir hier mal auf den Fernseher und gucken uns das mal an. Nachdem Amazon da jetzt irgendwie die Rechte rausgekratzt hat irgendwie, die von Discovery produziert wird, die Sendung. Und alles... Also, das ist ja schon eine sehr eigenartige Nummer. Ne? Alles auch irgendwie nur für die Kohle, für den Profit und klar hängen da viele Arbeitsplätze dran und so weiter, aber irgendwie Sky ist das doppelrollig, so deshalb, richtig eklig. Und deshalb habe ich mir gedacht, Dennis, ja. Ich muss jetzt auch was tun, ich muss was verändern und ich mache da nicht mit. Also Bundesliga, okay, das mache ich doch, ja, aber dann ist Schluss. Ich boykottiere diesen Sommer einfach komplett Großveranstaltungen. Fußball-EM gucke ich nicht, Olympische Spiele gucke ich auch nicht. Werde ich einfach keine Sekunde diesen Sommer gucken. Ich boykottiere das. Ich habe da keinen Bock drauf. Sag ich dir. Das war dieser eine Gag, den du mir angekündigt hast. Ich habe noch mehr, aber ich werde es jetzt nicht. Hast du denn Lust? Du musst ja nicht mal die Handball-Bundesliga gucken und überhaupt Volleyball guckst du auch nicht. Jetzt boykottierst du das. Habe ich davon erzählt, dass ich mit meiner Mutter hier beim Handball war? Okay, ja. Alles klar. Wollte ich auch nochmal hin. Ich wollte eh nochmal so die Berliner Sportsachen abklappern. Das wäre Volleyball, Handball, Basketball. Die BSR-Volleys. Ja. Basketball müsste ich nochmal machen, das stimmt. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Weil Eishockey habe ich schon gemacht jetzt. Ja. Aber, also Handball, also ich weiß nicht, ob die Präsentation überall ist, aber es ist schwierig. Das ist auch wirklich schwer auszuhalten. Ich habe bisher Handball, glaube ich, nur in Göttingen geguckt. War es Handball? Ja. Und war da auch mit Klatschpappen und die ganze Zeit zwischendurch Ansagen und Schlager? Ja. Dann ist es tatsächlich ein Handballproblem. Ja. Ach du Scheiße. Ich war in Göttingen in der Spaßkassenarena da. Ja. Hinterm Bahnhof. Stadthalle. Nee, das ist nicht Stadthalle. Nee, Lokhalle. Nichts war nicht eine Lokhalle. Nein. Es gibt auch auf der anderen Seite von meiner BBS 2 in Göttingen, das ist ja hinterm Bahnhof. Ja. Und auf der anderen Seite von der Straße ist ja diese Spaßkassenarena, die da hingestellt haben noch. Ach so. Ne, da war ich nie. Ach, da warst du nie. Nee, aber da ist Handball, Fußball, Handball. Oder ich habe Handball gesehen, meine ich, in Göttingen. Mag sein. Göttingen, Sparkassenarena. Natürlich ist es eine Sparkassenarena, weil es ist auf dem Land. Es gibt auch überall eine Sparkasse. In Aurich gibt es auch eine Sparkassenarena. Ja, Sparkassenarena? Ja, die ist auch gar nicht so alt, ehrlich gesagt. Also hier ist auch ein Foto, da, das Ding. Ach, das, ja, aber da war ich tatsächlich nie drin. So. War ich nie drin. Und da spielt die BG Göttingen. Ja, das war der Basketballverein. Ja, dann habe ich Basketball gesehen. Handball, Basketball, komm, beides mit Ball. Nee, dann habe ich Basketball gesehen. Gab irgendwie Tickets für wenig Geld. Beim Handball wollte ich aber gerade sagen. Ja. Da gibt es auch Stehplatzkarten. Und zwar nicht nur in so Stehbereichen, sondern es gibt auch sogenannte Umlaufkarten. Oh. Du kannst, also, das ist ja hier in der Max-Schmeling-Halle. Warst du da schon mal drin? Ja. Du läufst da ja rein und dann ist das Spielfeld quasi abgesenkt nach unten. So. Genau. Genau. Und dann gibt es am Rand Sitzplätze, die können auch so ausgefahren werden und oben. Aber du kannst halt auch auf diesem Umlauf, da wo die ganzen Fressbütchen sind und so, kannst du dir halt auch einfach einen Platz am Zaun ergattern und dich da irgendwo hinstellen. Umlaufkarten. Das hört sich ganz entspannt an. Das hört sich ganz entspannt an, aber da ist natürlich Gedränge und da sind richtig viele Rentner am Start mit sehr, sehr vielen Jacken, die man auch an die Stänge hängen kann. Also das ist schon, muss man schon ein bisschen, ne? Aber kann man mal, kostet glaube ich 20 Euro oder so. Das ist, warum ist das alles teurer als Fußball? Frag mich nicht, weil der Stadionsprecher irgendwie alle zwei Jahre neue oder der Arenasprecher alle zwei Jahre neue Stimmbänder gekauft kriegen muss oder so von irgendeinem, ja, weiß ich nicht, wirklich sehr viel Schlager, Klatschplatten und die ganze Zeit so, jetzt mal unsere Füchse hier, stehen auf hier. War er in Leipzig? Nein. Noch schlimmer? Ja, während des Spiels. Ach, während des Spiels? Es ist ein Tor gefallen und dann gibt's bei jedem Tor eine Tormusik. Und so ein Handballspiel geht ja auch gerne mal 30 zu irgendwas aus. Fuck. Ja, und es ist ständig nur umfe. Und dann kommen die Cheerleader raus und so. Ja, das war wirklich richtig schlimm. Richtig schlimm. Eieiei. dabei ist das so ein schöner Sport. Mich hätte so gefreut, wenn es komplett still gewesen wäre, hätte ich es schön gefunden. Ich mag Handball auch sehr gerne schauen. Aber naja, schade. Aber jetzt wollte ich mal fragen, wie also, hast du Lust, dir so ein Geisterspiel überhaupt anzugucken jetzt nachher? Ja, ich werde es mir jetzt angucken und also ich werde auch zumindest, ich glaube, ich hoffe, Sky oder Amazon bietet das ja auch zum Glück nicht an, diese Albernheiten, die Sky hatte, so, dass man sich einerseits irgendwie Fangesänge, Tonoptionen einschalten konnte, was total albern ist, und dann halt so Fan-Kommentare. Also wenn mir eins fehlt, dann ist der Mecker-Opa von schräg hinten. Das fehlt mir heute, richtig. Weil das kann ich noch selber. So. Und ich weiß nicht. Und vor allem, was mich an Geisterspielen immer irritiert hat, das war auch schon bei Spielen, bei den Testspielen im Stadion, wo wir waren und wenig los ist und man ziemlich nah dran war, ist, dass man diese Geräusche vom Feld plötzlich hört. Ja. Und das ist irgendwie so sehr komisch. Es gab ja das Pokal-Viertelfinalspiel gegen Leverkusen, das wir zusammen hier in der Kneipe geschaut haben, als noch alles normal war. Ja. Und da war es ja so, dass irgendjemand auf der Tribüne kollabiert ist und dann der Fansupport eingestellt wurde von beiden Seiten. Da war das ja ähnlich. Ja. Ne? Da gab es ja noch genug Grummel halt. Genau, es gab noch Gemurmel so ein bisschen. Ja. Ne? Und ich habe ja letzte Woche tatsächlich ein bisschen Bundesliga geschaut. Und das ist schon eigenartig. Das ist irgendwie einerseits ganz nett, weil man tatsächlich hört, was passiert auf dem Platz. Aber so richtig Spaß macht das nicht, finde ich. So richtig Spaß macht das nicht. Muss die nachher mal angucken. Oh Gott, ich werde ganz müde. Oh. Ich kann erstmal einen Kaffee machen. So. Soll ich mal weitermachen? Ja, das meinetwegen. Jetzt kannst du mal mit deinem Thema mal hier Bahn brechen. Ich wollte gar nicht über die Bahn sprechen, aber das war nur Bahn brechen. Ja. Wann warst du das letzte Mal im 1-Euro-Laden? In einem 1-Euro-Laden? Oh, das ist schon länger her. Ich würde mal so schätzen, vor drei Jahren oder so. Aber weißt du was? Da kostet nicht alles 1 Euro. Ja, viel besser ist. Die Kette heißt Euroshop. Sagt ihr was? Ja. Die hat jetzt, die kostet alles 1 Euro tatsächlich. Ja, pass mal auf. Ich habe einen, da habe ich sogar in der Nähe gewohnt. In der Badstraße müsste einer sein. Oder heißt die da noch anders? Es gibt ja noch hier McGuides, dann gibt es noch eine andere, dann gab es noch eine andere, dann gibt es noch Teddy, so ein Läden. Und jedenfalls, und im Euroshop kostet alles 1 Euro bisher. Sie haben die Preise erhöht. Jetzt kostet nämlich alles 1,10 Euro. Und es gab auf Facebook den größten Shitstorm, den ich jemals gesehen habe, so gefühlt. Ja, aber zum Beispiel McGuides ist hier, ne? Tatsächlich, da war ich öfter mal, wie ich sehe, das ist nämlich auf der Badstraße. Die günstigste Straße Monopoly und da ein McGuides. Das musst du dir mal vorstellen. Das gibt's nur in Berlin. Aber da gibt's ja auch Sachen, die über 1 Euro kosten, ne? Ja. Schon immer. So, okay, die erhöhen, das gab einen Shitstorm. Ja, ja, und zwar auf Facebook, dann gab es so Kommentare wie, und hiermit hat sich der Laden für mich erledigt, einfach weil es um Prinzip geht. Dann, sehr schön auch hier, Angelika W. schreibt, mich würde interessieren, ob es sich wirklich lohnt. Normalerweise kaufe ich 5 Produkte und zahle 5 Euro, damit ich die Kartenzahlung nutzen kann. Sehr wichtig, also man kauft irgendeinen Scheiß, damit man Kartenzahlung benutzen kann. So, jetzt werde ich aber schauen, dass wenn ich dann bar bezahle, also dann 2,20 Euro oder 3,30 Euro ausgebe oder im Höchstfall 4,40 Euro, damit ich nicht mehr über die 5 Euro komme. Kleingeld habe ich so gut wie nie und würde dann mit 5 Euro oder 10 Euro scheinen. Macht also 60 Cent weniger, als ich sonst ausgegeben hätte. Also im Endeffekt kaufe ich weniger Produkte für mehr Geld, aber lasse weniger Euro im Shop. Also sie hat bisher mit Karte bezahlt, dann hat irgendwie 5 Produkte gekauft. Oh Gott. In Zukunft wird sie aber bar bezahlen. So ein Blödsinn. Jetzt muss man dann immer die Tasche voller Kleingeld haben. So gut sind eure Waren auch nicht. Ja, aber das trifft doch alles vorher auch schon zu. Günther G. schreibt, man kann solche Läden, die jetzt meinen, die Preise hochzujagen, einfach meiden. Nicht auf unserem Rücken austragen. Leerzeichen, 3 Ausrufezeichen. Hubert B. schreibt, für den meisten Ramsch, den ihr verkauft, habt ihr noch nicht mal 1 Euro wert. Das war keine gute Idee. Naja, gehen wir halt zu Teddy. Ja. So, hier, Oliver M. schreibt, okay, ich bin raus. Wenn ich jetzt extra Kleingeld raussuchen muss für 10 Cent extra, das ist mir die Mühe nicht wert. 1-Euro-Münze hat man immer rumfliegen, aber so ist es schnell und unkompliziert. Aber cool, so verrät man Prinzipien. Dann benennt euch halt um. Das waren sehr viele Kommentare, die den Namen jetzt in Frage gestellt haben, weil der Lern heißt ja Euroshop. Und so, und der Dauersparwitz war ja dann immer Euro und 10 Cent Shop. Oh Gott. Dennis, wo hast du das gefunden? Ich weiß es nicht, wie ich auf diese Facebook-Seite vom Euroshop gekommen bin. Und dann habe ich gesehen, dass sie ihr Profilbild geändert haben, und zwar auf 1,10 € für unsere Zukunft. Weil sie meinen so, ey, wir haben nach 16 Jahren die Preise nicht erhöht, jetzt irgendwie Corona und alles ein bisschen doof, wir würden jetzt die Preise erhöhen, hab ein bisschen Verständnis dafür. Ja. Und in den Kommentaren haben sich auch sehr viele, scheinbar ist das ein Franchise-Unternehmen. Ja, mit Sicherheit. Und haben sich sehr viele Ladenbesitzerinnen, von Besitzerinnen tatsächlich, geäußert, man so, ey, jetzt so langsam wäre es mal Zeit. Und er hat sich einfach riesen Shitstorm ausgebreitet, irgendwie 700 Kommentare nur unter einem Thread. Das ist so schön. Und auch die Profilbildchen, die Leute haben, die sehen auch alle so aus, wie so typische Facebook-Kommentare, Shitstormer, die jetzt sich drüber aufregen, dass 1-Euro-Shop jetzt für 1,10 € jetzt habe ich verkauft. Das ist alles schrecklich, Dennis. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wie spät haben wir es eigentlich? Wie lange haben wir jetzt? Wir haben eine Stunde. Ah, dann reicht es auch, glaube ich, erstmal. Wir haben nicht so richtige Themen gehabt. Nicht so wirklich. Und über Politik, ich weiß nicht, kann man über Politik gerade reden? Das ist irgendwie so alles so ein bisschen... Der Spiegel hat jetzt angefangen, Macron zu schreiben wieder, nach 2 Jahren. Was für ein Dings? Macron. Macron. Merkel und Macron. Ach so, oh Gott, ja. Den Gag haben sie vor 2 Jahren schon probiert, ja. Jetzt haben sie es wieder gemacht. Ja. Ich weiß nicht. Kurz ist beim CSU-Parteitag, die beiden Kanzler. Ich finde, ja. Söder und Kurz, das ist das Traumduo. Das bringt Europa voran. Ey. Stell dir mal vor, also auszuschließen ist das nicht, ne? Dass Markus Söder Bundeskanzler wird. Ja, ist nicht auszuschließen, nee. Oh Gott. Vor allem hat der Spiegel, das ist geschrieben. So CSU, also weil der Edmund Stoiber hat ja abgeraten, ihm das zu tun. Aber, da schrieb der Spiegel, er könne es doch wie Ludwig Erhard machen. Der ist ja auch Kanzler geworden und der war aus Franken. Und nicht katholisch, evangelisch. Damit kann man scheinbar Kanzler werden. Aus Bayern, aus dem richtigen Bayern und katholisch, schwierig. Markus Söder, nächst Kanzler. Also wenn der sich jetzt hinstellt und... Die CSU hat ja auch Anrecht, jetzt abwechselnd. Nachdem er es geschafft hat, sozusagen diesen Ruf als Franke hinter sich zu lassen, ja. Jetzt ganz, ganz CSU Bayern hinter sich vereint hat. Ich glaube, das kann man ja schon sagen, hat er einigermaßen hinbekommen. Dann das zu wechseln, einfach nur um so eine Wahlkampfstrategie aller zu haben, ich bin ja gar kein richtiger Bayer, ich komme ja aus Franken, ich glaube, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Aber erinnerst du dich vor irgendwie 10 Jahren, das war richtig als er noch Generalsekretär war? Das war eine Flitzpiepe. Social Söder. Ja. Ich würde jetzt noch einen NRW-Gag machen, gerne, der noch nicht gemacht wurde. Ja, aber sorry, es ist ja noch, also, wer glaubt denn, dass es der Laschet wird? Ja, deshalb würde ich ja ganz gerne einen NRW-Gag machen und sowas fällt mir ein, wie es schwebt mir vor, wie jetzt, wo die Schwimmbäder, ist Quatsch, aber was hat, haben Fitnessstudio schon aufgemacht? Nee. Ist auch Quatsch. Irgendwas anderes wieder aufgemacht, da könnte ja auch der CDU-Parteitag langsam mal stattfinden. Aber ich fällt mir jetzt, bräuchte ich ein bisschen Zeit für, aber ihr könntet ja selber vervollständigen den Witz. Hausaufgabe. Genau, Hausaufgabe. Ich kann nur noch mal dazu aufrufen, mir diese tollen Dokumentationen zukommen zu lassen. Ich muss es unbedingt sehen, sonst raste ich aus. Ich glaube, ich habe die gesehen sogar. Also mindestens eine Folge habe ich davon gesehen. Oh, das ist so toll. Wenn ich das Screenshot gesehen habe, das sieht ähnlich aus. Es gab auch irgendwann mal in diesem komischen Spiegel-TV-Online-Ding, gab es das schon mal, aber das war ein Zusammenschnitt aus 5 Folgen auf 2 Folgen. War nicht gut, hat den ganzen Charme genommen, weil sich auch so Stories über verschiedene Folgen nicht so richtig aufbauen konnten. Da gab es aber auch mal einen Neuschnitt von der Pennymark-Doku. Warum auch immer die das gemacht haben. Und jetzt haben sie ja das alte nochmal irgendwie neu veröffentlicht. Das ist auf jeden Fall viel besser. Falls sich einige von euch fragen, was macht eigentlich der Sicherheitsmann? Schenzidas, den findet man sehr leicht über Facebook. Macht jetzt in Gebäudereinigung. Ach, wirklich? Ja, ja. Hat aber auch angegeben, glaube ich, dass er mal irgendwie Sicherheitstypi bei Pennymarkt war. Ja. Also, wenn ihr einen Gebäudereiniger in Hamburg sucht. So, das alles sollte uns aber nicht vergessen lassen, dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und die Pokal Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt endlich mal ein bisschen, machen wir mal Wokgerichte. Ja, Wokgerichte. Wir gehen wokken. Wok. Hat die, wir waren mal irgendwann. Wie lange ist die letzte Wok-WM eigentlich zurück? Auch 10 Jahre oder so? Könnte sein, ja. Das ist auch so ein, das Ding, was man sich eigentlich in die 90er, also man glaubt, das wäre so ein Ding der 90er, aber es war Mitte 2000. Das Ding ist ja, natürlich ist die mit Raab auch mitgestorben irgendwie, aber da konnte man auch über die Jahre sehen, dass er hat seine Maschinerie arbeiten lassen und dass er nicht mehr so richtig Lust drauf hatte, sich dafür, oder wie auch immer, vielleicht auch keine Zeit oder so. Aber die erste war noch ziemlich genial, weil das einfach so eine Schnaps-Quatsch-Idee war. Und dann wurde es ja immer mehr professionalisiert und es gab so Sponsor-Teams und so. Und dann wurde die Show darum größer. Und das war dann schon. Das war so jedem Raab-Sport-Event. Ja, genau. Das erste Mal war immer richtig gut, weil ja. Komplett Schnaps-Idee, dumme Idee. Ja. Und dann beim zweiten Mal wurde es dann wahrscheinlich von der ProSieben-Marketing-Abteilung gekapert und dann aufgedreht komplett. Ja, und das war wirklich schade. Das hat am Ende halt auch so lange gedauert. Dann waren es so 5-Stunden-Veranstaltungen oder so. Und was man bei Schlag den Raab noch irgendwie ertragen konnte, war vorher bei der Wok-WM schon da kaputt. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ja. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Und was ich auch sehr schade fand, ist, das finde ich aber generell ein Problem des Fernsehens der letzten 15 Jahre fast. Es gibt sehr, sehr viele Quizshows und so, an der Prominente teilnehmen. Auch so im Vorabendprogramm. Warum? Ja, weil, Zeit. Du kennst doch hier, also, gefragt, ja, gibt's da noch? Ja. Da gibt es ja, da nehmen wir auch Normales dran teil. Ja. Aber, hier, wie heißt denn das nochmal mit Hoeker und Elton? Das gucke ich auch sehr gerne. Ja, das hab ich Wer auch weiß gesehen. Denn sowas? Ja. Das ist, warum ist das mit Promis? Weil die Zeit haben. Aber da sitzt doch schon Hoeker und auf der anderen Seite sitzt Elton. Das sind doch Promis. Und Kai Pflaume moderiert das. Da kann doch, da sitzen halt im Hintergrund auf der Bank, sitzen was das Leute, ja frage, die müssen sich ja hinter die Teams setzen. Kai und Pflaume war im Privatfernsehen, hat so richtig Karriere gemacht. Und jetzt ist ja Quiz-August im Vorabendprogramm von der ARD. Ja, das ist auch ein Abstieg, oder? Nein, Kai Pflaume macht das einfach richtig. Der hat ausgesorgt, okay. durch seine Jahre im Privatfernsehen, ja. richtig Asche gemacht. Und jetzt macht er halt einfach nur so ein paar seichte Sachen, da geht er halt alle paar Wochen mal hin, macht so eine Aufnahme, davon kann er seine Rechnung bezahlen und ansonsten macht er Sport. Huh. Und ist halt 50 und sieht trotzdem aus wie 30. Das stimmt nicht ganz, aber er ist sehr gut in Form, das muss man schon sagen. Das stimmt. Arschloch. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.